faccio tanto volentieri, ricordando semplicemente quanto questa fondazione, questo istituto deve a lei, non solo nella sua posizione prima di Presidente della Provincia Autonoma di Trento e di Presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, ma soprattutto per la fede, per la convinzione, per l'entusiasmo che era sempre portato a questo tipo di attività, sia nel senso di un approfondimento scientifico, sia nel senso di un incontro proficuo tra le culture diverse. E mi è tanto benvenuta questa occasione per ricordare questi meriti che qui in dettaglio certo non è il momento di elencare, ma per ricordare semplicemente il fatto che noi la sentiamo personalmente come il grande ispiratore e il grande incoraggiatore di tutta questa attività. Siamo tanto lieti che in questa occasione ella abbia voluto assumere in certo qual modo il vertice di questa iniziazione dell'attività di questo secondo seminario, o terzo se lo si vuole numerare, ricordando che nel settembre scorso sono stati già due, quindi la seconda coppia, la seconda tornata di questo lavoro che già lo scorso anno si è presentato tanto utile e fecondo. Grazie. Grazie. Signori, buongiorno a tutti, prima di tutto, benvenuti a tutti, soprattutto un cordialissimo benvenuto a coloro che sono venuti, professori e studenti. Mica se vi chiamo studenti, anche se siete bravissimi, sarete professori, eccetera, che siete venuti a partecipare a questo corso. A nome dell'Istituto Trentino di Cultura io desidero porgere a tutti il benvenuto e il saluto cordiale. E in modo particolare desidero ringraziare subito innanzitutto il comitato scientifico, sono io a dover ringraziare, caro professor Roger, non siete voi a dover ringraziare, sono io a dover ringraziare per l'attività che svolgete ed anche questo che è autenticamente il terzo dei seminari completi, il terzo che vi si sviluppa, il quarto sarà quello della settimana prossima. Con questo veramente l'attività di questo istituto di storico italo-germanico veramente si mette su un piede di così, veramente di efficienza. Un ringraziamento poi devo, naturalmente del tutto particolare, ai professori che poi si sono incaricati, soprattutto a Schmidt e Valselli, che sono incaricati di reggere questo terzo seminario di inizi dell'umanesimo in Italia e in Germania, problemi culturali e sociali. E dopo di questo devo dire anche grazie al professor Roger per le parole che ha desiderato rivolgermi in questa occasione, che sono esuberanti, ma mi porgono soltanto il destro per dire che naturalmente anche questa attività che come Istituto Trentino di Cultura e quindi a cura e spese della comunità della provincia di Trento praticamente viene svolta anche nella convinzione, io in questo momento parlo da politico, naturalmente sono alimentato da sempre dalla convinzione che non possiamo mandare avanti anche come politici la nostra vita sociale, mandare avanti il progresso delle nostre popolazioni se non c'è un ferreo e preciso aggancio culturale, e vorrei dire in modo particolare l'aggancio di natura storica. E per quanto riguarda anche il nostro paese, l'Italia, sono convinto che il contribuire, che altro non si può mica dire, il contribuire ad attività, a ricerca, ad approfondimento di studi storici di questa natura sia cosa essenziale per il progredire di determinati filoni culturali qui nel nostro paese. Se poi naturalmente guardiamo alla nostra provincia, alla nostra posizione, alla regione del Trentino Alto Adige, a questa zona qua, naturalmente studi, approfondimenti, contatti, partecipazione e vicinanza di questo tipo fra studiosi di lingua diversa su argomenti come questi sono, lo riteniamo, di essenziale importanza. E quindi naturalmente anche l'augurio che noi come politici, come coloro che organizzano, favoriscono queste iniziative è quello appunto che possa servire autenticamente alla ricerca storica, scientifica, con tutto il rigore di cui voi siete portatori e capaci, ma nel contempo possa servire anche, cioè che possa essere immesso, non con una rapidità che normalmente studi scientifici di questa natura non consentono e non suggeriscono, ma con una ragionevole, diciamo così, ragionevole volgere di tempo, che veramente possa inserirsi e produrre all'interno della società. Ecco, io ringrazio tutti, non voglio dire altro, sono lieto e mi dispiace solo che il tempo non è certamente favorevole. Purtroppo questo non abbiamo potuto, nonostante la solerzia anche dei nostri organizzatori e della nostra amministrazione, purtroppo, pur essendo questo un periodo che ragionevolmente era da attendersi che fosse per voi confortevole in questi vostri studi. Però tanto guardiamoci un pochino dall'altra parte, e così un tempo di questo genere, per un altro verso, così consiglia o favorisce di più l'approfondimento, il raccoglimento, eccetera. Con questo non vuole essere un augurio che non cambi il tempo, anzi no, certo, vedrete che lungo la settimana cambierà di sicuro, dovrebbe tornare il settembre trentino. È un augurio anche questo, che congiunto a tutti gli altri, ed in modo particolare con l'augurio che il lavoro dei professori, di coloro che si dedicano a questo corso, e il lavoro che farete voi sia fruttuoso, porgo anche l'augurio che insomma il soggiorno sia così abbastanza, che mi trovi qui dentro, ma che sia anche buono qui nella città. Comunque, se ci sono lamentele, fatele tranquillamente e qualcheduno risponderà. Grazie. Liebe Kollegen und Freunde, dem Umstand entsprechend, dass dieses Institut darauf Wert legt, dass es sowohl in italienischer wie in deutscher Sprache seine Veranstaltungen durchführt, spreche ich nun in deutscher Sprache und möchte in erster Linie unserem Herrn Präsidenten unseren besonderen Dank aussprechen, nicht nur für alles, das hat Herr Kollege Rotscher schon getan, was dieses Institut ihm verdankt, sondern auch dafür, dass er sich heute die Zeit genommen hat, zur Eröffnung hierher zu kommen. Ich weiß schon, die nächste Verpflichtung wartet auf ihn und wird in den wenigen Minuten uns wieder entführen. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass er doch gekommen ist. Ich möchte ihn daher auch nicht noch lange aufhalten und auch Herrn Kollegen Manselli noch Gelegenheit geben, einige Worte zu sprechen, bevor wir unter uns mit dem Technischen beginnen, mit einigen technischen Anweisungen und mit der Bekanntgabe des Ablaufes unseres Programms. Aber ich möchte doch noch betonen, dass wir in diesem dritten Seminar, also im zweiten mittelalterlichen Seminar, das wir halten, ein Thema gewählt haben, das nicht von ungefähr gewählt wurde. Das Thema des ersten mittelalterlichen Seminars im Vorjahr war Friedrich II. In italienischer und deutscher Sicht. Wir wählten bewusst eine Gestalt, die für beide Kulturbereiche von großer Bedeutung war und von diesen beiden Kulturbereichen auch verschieden gesehen wurde. Wenn wir diesmal die Anfänge des Humanismus in Italien und in Deutschland wählten, so trifft das ein Grundanliegen des Instituts. Wir haben eine der großen geistigen Bewegungen herausgegriffen, die von Italien kommt und auch in Deutschland sehr tief und sehr weit Fuß gefasst hat und dort eine neue Ausformung erfuhr, eine auch für den deutschsprachigen Bereich zu einem entscheidenden geistigen Anstoß geführt hat, also geeignet für ein derartiges Thema eines Seminars. Nun möchte ich nur noch auch von meiner Seite her alle Vortragenden und Teilnehmer herzlich begrüßen und unserer Tagung einen guten Erfolg wünschen. Dopo quanto è stato qui detto, non vorrei prolungare i discorsi, vorrei soltanto sottolineare il rilievo ed il valore che può avere per noi qui in Trento, ma anche nell'area culturale italo-tedesca, lo studio dell'umanesimo. Dell'umanesimo che noi vedremo qui e studieremo qui, soprattutto nei suoi aspetti culturali da una parte, ma con le incidenze, le trasformazioni e le varietà che esso ha avuto passando dall'Italia alla Germania. E questo uno degli aspetti, ritengo, più suggestivi dei temi che qui verranno trattati, in quanto noi passeremo dal preumanesimo, avremo occasione di sentire appunto almeno una lezione sul preumanesimo, e vedere come questo preumanesimo, umanesimo, sia poi, andando al di là delle Alpi, diventato elemento fecondatore di trasformazione di cultura, di trasformazione di civiltà, stimolatore di nuove energie. Naturalmente, come voi avete visto dall'indicazione delle lezioni, non possiamo, e non è il caso, non abbiamo la possibilità di affrontare tutti i problemi che un tema così vasto poteva proporre. Ma quello che ci siamo proposti è soprattutto di stimolare l'attenzione su dei problemi, suscitare in voi, che siete più giovani, che siete interessati a questi gruppi di problemi, suscitare stimoli di riflessione, dubbi, propositi di ricerca, suscitare, in altre parole, delle indicazioni, se non nuove, perlomeno meritevoli di riflessione. Lo studio, come oggi è un po' di moda dire, comparato dei fenomeni culturali ha un senso se e in quanto stimola appunto interessi e ricerche. In questo senso è estremamente interessante che voi avrete qui la possibilità di ascoltare maestri di studi dell'umanesimo italiano, ma di nazionalità e di lingua tedesca, e viceversa. Ebbene, qui voi vedete la fecondità dell'incontro di due culture, la fecondità e gli stimoli che queste due culture si sono potute dare reciprocamente. E in questo senso, permettete che per un momento io parli a titolo personale, in questo senso non è senza emozione che il primo oratore, colui che ci darà oggi l'inizio del nostro seminario, è il professor August Buck, ordinario dell'Università di Marburg e ben noto a tutti gli studiosi e di letteratura italiana e di storia della cultura italiana come uno dei maestri degli studi umanistici e in genere degli studi della letteratura italiana. Non a caso è il presidente della Società Dantesca di Germania. Ebbene, io dicevo, lo presento a voi non senza emozione, è stato il mio professore di tedesco a Napoli, ora è molti anni, quando il professore ed io eravamo ben più giovani, ma mi è sempre caro, dicevo poco fa, mi è sempre caro il pensiero che le vie della vita ci abbiano portato di nuovo a rincontrarci e a ritrovare con i ricordi oso dirle, professore, anche l'affetto che lei mi dimostrò tanti anni fa. Io non ho altro da dire, il professor Buck ci parlerà appunto della Selbstverständnis des italienischen Humanismus. E io appena lei presenta deve trattenersi, deve scappare. E allora appena possibile devo lei prenderà la parola. Grazie a voi, allora auguri di buon lavoro. Ci vediamo ancora. Sì, penso di sì, quella settimana ci vediamo, che sono solo pro. Sono andato a Roma io un po' di giorni. Caro professore, mi fa piacere. Sentite, per piacere, adesso passando... Adesso prima di cominciare con i lavori, ci sono ancora alcuni cose, dettagli tecniche. Prima di tutto, abbiamo fissato il programma per la settimana e sarà distribuita, si pare? Stiamo scrivendo. La mattina di oggi parlerà il professore Buck. Siamo molto felici che lui comincia, è un omen della settimana, che abbiamo il più competente che può parlare su questo tema. E pomeriggio, dottor Silaghi, e domani mattina, martedì, professor Petrucci. Voi avete tutti questi foglietto di relazioni e sarà distribuito il definitivo anche. E domani pomeriggio dottor Goldbronn, mercoledì mattina dottor Sex e mercoledì pomeriggio facciamo la gita, speriamo del tempo. Puttalini fa tutto poi, che darà. Dovremmo trattare appunto se fare una gita, se visitare magari gli scavi dell'uomo o se una giornata libera. Sì, ma forse se vuoi discuteremo tranquillamente. Sì, sì. Con le relazioni che Roger e Puttalini hanno con il gelo possiamo sperare che sarà il tempo buono. Giovedì mattina Manselli e Sottili, giovedì pomeriggio nella biblioteca comunale professor Sternat e professor Velba, e venerdì mattina Guido Pilanovic e si darà Giuseppe anche lui, pomeriggio io, Schmidinger, e sabato mattina Aschieri. Noi cominciamo la mattina alle 9, 9 o 4 così, e pomeriggio alle 3, e prego tutti parlare molto lentamente gli italiani e anche i tedeschi, perché ognuno può parlare sua lingua, ma dare la possibilità che capiscano le altre più facilmente. E una ultima cosa, se tu non hai qualche... Io vorrei proporre una presentazione. Abbiamo fatto anche l'anno scorso. Ognuno si alza e dice il suo nome e da dove viene. Così possiamo fare una presentazione. Io direi questo. Non riesco a capire perché siete tutti anche legati lì. Guardate che c'è qui altri posti. Nessuno di noi ha lebbra o altro, quindi per favore non state stretti tutti lì quando c'è posti lì, c'è altri posti qui e qui dietro, quindi per favore spostatevi. Noi possiamo diciamo che noi possiamo anche retrocedere. Sì, sì, sì, sì, come volete. No, per carità. Facciamo un motivo di retrocedere. Senti, mi Allora, come diceva il professor Spiegel, presentazione reciproca. Ci sarebbe un problema pratico per il pranzo, cioè noi dobbiamo avvisare il numero di quanti vengono a pranzo e sono stati già consegnati questi bigliettini con il timbro dell'istituto per andare in un ristorante. Questo danno la possibilità di mangiare, diciamo, gratis, ecco. E coloro che per caso l'avessero dimenticati li possono sempre ottenere qui all'istituto. Per gli uditori e coloro che non lo hanno, li possono sempre comprare qui all'istituto al prezzo di 2.500 lire. Cioè, per coloro che non fossero borsisti e professori perché partecipano, che godono della borsa di studio, possono riceverli qui al nostro bidello a lire 2.500, possono ritirarli subito prima di pranzo. Ecco, io vorrei sapere il numero invece di quanti siamo ogni giorno, in modo tale da avvisare il ristorante. Al ristorante ci andremo con il pullman e con le varie macchine, non è molto lontano, qui a 3 km soltanto. Così rimaniamo assieme. Non è il posto dell'anno scorso, è un altro ristorante molto più bello e ci siamo di rischiare. Ecco, sì. Chi rimane a pranzo? Voi non rimanete? Potete rimanere ugualmente. Come... Sì, sì. Tu puoi avere questo. Grazie. Il professor De Donato non rimane? No, oggi non posso. Domani io devo domani. Va bene. Ecco, se qualcuno dei borsisti o dei professori avessero dimenticato, non avessero visto questi bigliettini, magari erano giù all'hotel Meyer, poi so che lei per esempio è arrivata direttamente, glielo diamo un altro qui noi, non ci sono difficoltà. Sì, sì. Grazie. Giorno per giorno si può avere sì, giorno per giorno. Sì. Allora cominciamo la autopresentazione. No, comincio con il professor Cook. Lui non deve presentare se stesso. Lui Professor für romanische Philologie an der Universität Marburg. Belli ordinario di storia medievale, Università di Roma. Schmidinger ordinario per la storia medievale all'Università di Salisburgo e direttore dell'Istituto Austriaco di Roma. Io sono docente, mi chiamo Roger, nome tedesco ma con pronuncia italiana. Sono docente di storia della Chiesa e di liturgia al Seminario di Trento e direttore del Museo Diocesano di Trento. E canonico della Cattedrale. Ma questo non è un titolo accademico. Proseguiamo. Dottor Geotti, Università di Padova. Dottoressa Mezzarova, Università di Padova. Dottoressa Guercio, Università di Roma. Dottoressa Ippolita, Dottoressa di Padova. Dottoressa Beatriz, Università di Padova. Gianni Menzcalco, Università di Palermo. Jeremy Roth von der University of Chicago zur Zeitindustrie. James Weissens von der Europäischen Geschichte und Mainz und zurzeit hier beantragt der Universität München. Ich habe hier viele andere Mitarbeiter, der Monument der Germania Historica, mia moglie. Manselli ha dimenticato la signora. Silenzio nella giornata. Beppe Olmi, Trento. Mariano Zeber, docente di lettere. Coppola, incaricato di storia economica all'Università di Trento. Dottor Granci, Istituto Storico Germanico a Roma. Goldbrunner, bibliotecario dell'Istituto di Storia del Germanico di Roma. Maya Maria, Universität Innsbruck. Was wäre gab die Universität Innsbruck? Strandard vom Österreichischen Kulturinstitut von der Universität Innsbruck. Wer kommt jetzt Mitarbeiter der Monumenta? Professore Tegnano. Tegnano dell'Università di Bari, generale di paleografia e diplomatica. Ecco. Allora, posso pregare la tavola? Die Staatsminister in Ehren der Einladung zu diesem Kolloquium danken, insbesondere für die mich sehr bewegenden Worte meines lieben Freundes Manselli. Es ist nicht das erste Wiedersehen nach den schönen neapolitanischen Jahren, die zu den schönsten meines Lebens gehören. Ich hatte schon die Freude, Herrn Manselli anlässlich eines Vortrags in Marburg zu sehen, wo er über Friedrich II. Gesprochen hatte und sich dabei herausstellte, dass wir uns also schon aus dem Ende der 30er Jahre von Neapel her kennen. Ich darf dann gleich zur Sache kommen. In der kaum noch überschaubaren Fülle der Literatur über den italienischen Humanismus wird man vergeblich nach einer allgemein anerkannten Interpretation dieser Geistesbewegung suchen. Vorausgesetzt, dass die namentlich von französischen Forschern vertretene These, der italienische Humanismus sei eigentlich nur eine Fortsetzung eines Humanismus in Frankreich des 12. Jahrhunderts und entbehre daher weitgehend jeder Originalität, vorausgesetzt, dass diese These heute schwerlich noch Zustimmung finden dürfte, sind in der einschlägigen Forschung der letzten 50 Jahre, soweit ich sehe, im Wesentlichen vier alternative Interpretationen des italienischen Humanismus vertreten worden. Ich möchte sie nennen: die christlich-katholische, die philosophisch-geistesgeschichtliche, die rhetorisch-philologische und die politisch-sozialgeschichtliche. Sie seien einleitend im Folgenden kurz charakterisiert, wobei ich es mir versage, zu den einzelnen Konzeptionen kritisch Stellung zu nehmen. Die christlich-katholische Interpretation, wie sie in erster Linie Giuseppe Toffanin verficht, begreift den Humanismus unter Berufung auf seine christlichen Elemente, insbesondere seine Beziehungen zur Patristik, als eine Reaktion gegen den heretisch-freiheitlichen Geist der italienischen Kommunen. Als Bundesgenosse der katholischen Kirche verkündet der Humanismus die antike Weisheit in harmonischer Synthese mit der christlichen Lehre. Una grande Roma universale e cattolica è il postulato d'ogni pensiero umanistico, ein Zitat aus Toffanin. Im Latein, dessen Stil Cicero sein von der Vorsehung berufener Meister geprägt hat, vereinen sich das antike und das christliche Rom. Für die philosophisch-geistesgeschichtliche Interpretation, unter deren zahlreichen Vertretern als einer der wichtigsten Eugenio Garin genannt sei, stellt der Humanismus eine alle Bereiche des Geisteslebens der Renaissance durchdringende Bewegung dar, welche am Beginn der Neuzeit mittels schöpferischer Anverwandlung des antiken Gedankengutes auf dem Wege über die Studia Humanitatis das moderne Weltbild schafft. L'umanesimo diventa più ancora che scoperta dell'uomo secondo l'interpretazione burckhardtiana, strumento per cui l'uomo raggiunge e afferma la propria autonoma potenza creatrice. Zitat aus Garin. Die historische Leistung des Humanismus ist nach dieser Auffassung der Entwurf einer innerweltlichen Sittlichkeit, in welcher mit Hilfe der antiken Autoren die Probleme des menschlichen Zusammenlebens für die Gegenwart bewältigt werden sollten. Indem die rhetorisch-philologische Interpretation davon ausgeht, dass die Humanisten sich primär als Rhetoren verstanden und die Rhetorik in das Zentrum ihres Bildungsprogrammes stellten, sieht sie im Humanismus eine geistige Bewegung, die in gewisser Hinsicht an die Grammatiker und Rhetoriker des späten Mittelalters anknüpfte, obschon sie diese durch eine viel umfassendere klassische Gelehrsamkeit übertraf und eine neue philologisch-historische Methode ausbildete. Angesichts ihrer hauptsächlich literarischen Orientierung zeigten die Humanisten nur ein geringes Interesse für die Philosophie. Daher räumt Paul Oskar Kristeller, auf den diese Konzeption ursprünglich zurückgeht, im Humanismus nur eine begrenzte Reichweite ein. Ich zitiere nach einer deutschen Übersetzung von Kristellers englisch geschriebenen Aufsätzen, die jetzt in München erschienen ist. Der Humanismus umfasst nicht den gesamten Bereich der Bildung in der italienischen Renaissance. Innerhalb der politisch-sozialgeschichtlichen Interpretation dominiert zunächst das politische Engagement der florentinischen Humanisten des Quattrocento, aus dem Hans Baron den Begriff des Bürgerhumanismus, Humanesimo Civile, entwickelte als eine Wiederbelebung antiker Bürgerpflichten im Stadtstaat der italienischen Renaissance. Der Bürgerhumanismus erwies sich nicht nur als politische Kraft, sondern bereitete auch in Florenz den Boden für die Durchdringung von klassischer und volkssprachlicher Tradition im Vulgärhumanismus. Um die Erhellung der sozialen Umwelt des Humanismus, auf die Baron nicht näher eingegangen war, bemühen sich seit Alfred von Martin eine wachsende Zahl von Forschern. Es geht ihnen um den Nachweis der Verbindung zwischen der humanistischen Bewegung mit dem Stadtbürgertum und dessen Ideologie, wobei die Bedeutung der Wiederbelebung der Antike in den Hintergrund tritt. Meine Damen und Herren, so simplifizieren diese Charakterisierungen der verschiedenen Humanismuskonzeptionen notgedrungen hier sein müssen, mögen sie doch einen Eindruck Ihnen davon vermitteln, wie komplex das vom Phänomen des Humanismus bei genauerer Betrachtung erscheint. Je nachdem, welchem seiner vielfältigen Aspekte man den Vorrang gibt, unterscheiden sich die Interpretationen, ja, sie schließen sich unter Umständen gegenseitig aus, sobald es sich darum handelt, den Stellenwert der humanistischen Leistung innerhalb der Renaissance zu bestimmen. Ein solcher Pluralismus der Forschungsperspektiven bedeutet, recht verstanden, eine Bereicherung unseres Bildes des italienischen Humanismus. Dieses Bild bleibt jedoch unvollständig, wenn eine Fragestellung fehlt, die zwar in den erwähnten Humanismuskonzeptionen mehr oder weniger berücksichtigt, aber im Übrigen, so scheint es mir wenigstens, noch nicht hinreichend als eigener Zugang zum Verständnis des Humanismus erprobt worden ist, nämlich sein Selbstverständnis. Dieses Selbstverständnis des italienischen Humanismus lässt sich erschließen aus den Antworten der Humanisten auf gewisse Fragen, welche sie sich selbst über sich selbst gestellt haben. Die Frage nach ihrem Verhältnis zu den antiken Autoren, die Frage nach ihrer Funktion in der Gesellschaft, die Frage nach ihrem historischen Standort und schließlich die Frage nach ihrer eigenen Leistung. Ich will nun in den folgenden Ausführungen versuchen, diese Fragen, die die Humanisten, wie gesagt, sich selbst gestellt haben, mit ihren eigenen Antworten zu beantworten. Da zwar der Ausdruck Humanismus und seine Entsprechung in den anderen europäischen Kultursprachen erst Jahrhunderte nach dem Ende der Renaissance geprägt worden ist, wohl aber das lateinische Wort humanista und das italienische entsprechende Wort humanista bereits am Ausgang des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Italien belegt sind. In Deutschland, nebenbei gesagt, begegnet humanista zuerst in den Epistole Virorum Obscurorum, in den Dunkelmännerbriefen. Daher liegt es nahe, bei der Frage nach dem Selbstverständnis des Humanismus von diesem Wort humanista, italienisch humanista, auszugehen. Dabei stellt sich heraus, dass humanista, das hat vor allem Campana und Cristella gezeigt, eine Wortbildung analog zu ähnlichen aus dem Universitätsmilieu stammenden Bildungen wie legista, jurista, canonista ist und zunächst den öffentlichen oder privaten Lehrer der Studia Humanitatis bezeichnete. Später in einem allgemeineren Sinn jeden, der sich den Studia Humanitatis widmete, einschließlich den Übersetzer klassischer Texte, den Vulgärhumanisten, wie wir aus jüngeren wortgeschichtlichen Untersuchungen wissen. Wenn Humanista mit dem von Cicero übernommenen Begriff der Studia Humanitatis in Verbindung steht, das heißt mit dem Studium bzw. der Lehre der Grammatik, Rhetorik, Poetik, Geschichte und Moralphilosophie, das sind die Studia Humanitatis, wird hier der Zusammenhang mit dem humanistischen Bildungsprogramm deutlich. Aus welcher Sicht die Humanisten diesen Zusammenhang sahen, ergibt sich daraus, dass sie dem Terminus technicus humanista die Bezeichnung orator und poeta vorzogen. Bezeichnungen, mit denen sie ihren Glauben an die Macht des hochgeformten Wortes der antiken Autoren und der an ihnen geschulten Rede ihrer modernen Nachahmer zum Ausdruck brachten. In der Sammelbiografie De Viris Illustribus des Bartolomeo Fazio, einem der wichtigsten Werke dieses Genus im 15. Jahrhundert, wird die Mehrzahl der Humanisten unter der Rubrik De Oratoribus eingereiht. Als Orator oder Poeta, zwischen beiden Termini besteht für die Humanisten kein prinzipieller Unterschied. Er weckt der Humanist die antiken Autoren zu neuem Leben. Ein am Anfang des 14. Jahrhunderts von Benvenuto Campesani aus Vicenza verfasstes Gedicht auf die Entdeckung einer Catull-Handschrift trägt den bezeichnenden Titel Versus de Resurrectione Catulli Poete und beginnt mit den Worten Ad patriam venio longis affinibus exul. Als Poggio Bracciolini eine vollständige Handschrift der Institutio Oratoria im Kloster von St. Gallen wieder auffindet, versteht er dieses Ereignis als die Befreiung Quintilians aus Exil und Kerkerhaft. In einem berühmten Brief hat Poggio das geschildert. Im Werk erlebt der Humanist den Autor als Persönlichkeit, und zwar ist es zunächst primär ein ästhetisches Erlebnis. Noch ehe der junge Petrarca den Sinn von Ciceros Worten verstehen konnte, fühlt er sich durch eine gewisse Süße und Harmonie des Stils gefesselt, sola me verborum dulcedo quedam et sonoritas detineba. Zu dem antiken Autor, der in seinem Werk als Persönlichkeit entdeckt wird, steht der Humanist in einem personalen Verhältnis. Es bewirkt, dass ihm der antike Autor in der Rolle eines Gesprächspartners erscheint, den er, der Humanist, in seine Privatsphäre aufnimmt. Als Petrarca in der Einsamkeit der Vaucluse ein Werk Ciceros zum Geschenk erhält, reagiert er wie auf einen Besuch Ciceros in persona. decem ibi nempe tranquillos atque otiosos dies egimus. Beide schätzen, Petrarca und sein Gast Cicero, schätzen die Ruhe fern von der lärmenden Welt und an ihren Unterhaltungen neben Brutus, Atticus, Cato, Varro sowie andere bedeutende Römer aus der republikanischen und der augusteischen Epoche teil. So konnte Petrarca bekanntlich ja auch Briefe an seine antiken Lieblingsautoren richten, in denen er deren Vorzüge preist und ihre Schwächen tadelt. Im Zwiegespräch mit den zu neuem Leben erweckten antiken Autoren hoffte der Humanist, Antwort auf die ihn bewegenden Fragen zu erhalten. Die Männer, die so lange Zeit für die unsrigen stumm waren, schreibt Guarino Veronese in einem seiner Briefe, die Männer sind uns jetzt zu geselligem Umgang zurückgegeben. Sie diskutieren und ermahnen, sie fordern uns auf, der Tugend zu folgen. Aufgrund der Identifizierung von Werk und antikem Autor ist auch dessen Lebensweise beispielhaft. Obwohl Petrarca gewisse Schwächen Ciceros kritisierte, richtete er doch an ihm weitgehend die Gestaltung seines eigenen Lebens aus. Mit Cicero und mit Seneca bekannte er sich zu dem Ideal eines Otium cum literis, ein Bekenntnis, das in den auf ihn folgenden Humanistengenerationen immer aufs Neue bekräftigt worden ist. Über das ästhetische Eingangserlebnis des hochgeformten Wortes hinaus dringt der Humanist zur Weisheit der Alten vor, da er Eloquentia und Sapientia als eine unaufhebbare Einheit begreift. Die Verber dürfen nicht von den Res getrennt werden, denn, so Leonardo Bruni in einem der meistgelesenen humanistischen Studienprogramme des Quattrocento, wirklich ein guter Stil ohne Sachwissen ist nämlich leer und ein noch so großes Wissen, wenn es des stilistischen Glanzes entbehrt, erscheint in Verborgenheit und Dunkel zu liegen. In einer Polemik mit Giovanni Pico della Mirandola, der die Einheit von Eloquentia und Sapientia leugnete und damit den seit der Antike währenden Streit zwischen Philosophen und Rhetoren fortsetzte, in dieser Polemik verteidigte Ermolao Barbaro die humanistische Position. Angefangen von Platon und Aristoteles, so führt er aus, liefern die Schriften der antiken Philosophen selbst den überzeugenden Beweis für die Unentbehrlichkeit der Rhetorik, ohne die es keinen vollkommenen Philosophen geben kann. Da sich das Denken und Sagen der Modernen nur in der Schule der antiken Eloquenz vollziehen kann, dominiert die Rhetorik im Bildungssystem der Studia Humanitatis und wird zur zentralen Wissenschaft proklamiert. Waren in der Tat, so fragt Lorenzo Valla, nicht diejenigen, die größten unter den Philosophen, den Rednern, den Juristen, schließlich unter den Schriftstellern überhaupt, welche sich am eifrigsten um die Vervollkommnung des Ausdrucks bemüht haben. Dementsprechend wurde die sich hauptsächlich an Cicero und Quintilian inspirierende Laudatio der kulturschöpferischen Rhetorik geradezu ein Gemeinplatz der humanistischen Literatur. Sie, das heißt die Rhetorik allein, so ruft Poliziano den Hörern seiner Vorlesung über Quintilians Institutio Oratoria zu, die Rhetorik allein hat zuerst die verstreuten Menschen innerhalb einer Stadtmauer vereint, die untereinander Uneinigen versöhnt und sie durch Gesetz und Sitte, kurz durch eine menschliche und bürgerliche Erziehung miteinander verbunden. Als Grammatici sollen die Humanisten nach Poliziano das hochgeformte Wort überwachen, wo es auch immer begegnet. Censores et judices omnium scriptorum. In ihren Augen ist die kunstgerechte Rede die einzige Waffe, die sich mit der Menschenwürde verträgt. Greift der Mensch zu anderen Waffen, fällt er zurück in den Zustand der Feritas, der Wildheit. Beseelt von der Überzeugung, dass die Sprache in erster Linie den Menschen zum Menschen macht, erwarten die Humanisten von den im Zeichen der Rhetorik stehenden Studia Humanitatis, dass sie den Menschen vervollkommnen und zieren. Propteria Humanitatis studia nunc upantur, quod hominem perficiant atque ex ornent, wie es in einer oft zitierten Definition Leonardo Brunis heißt. Unter dem Einfluss der Studia Humanitatis erreicht der Mensch das humanistische Bildungsziel, die Humanitas, verstanden als eine humane Haltung, die, wie es bei einem Humanisten heißt, sich mit allen Tugenden verbindet und in der Lebensführung der Ethik die Priorität einräumt. Satius est autem bonum velle quam verum nosse, heißt es bei Petrarca, und das steht als programmatische Äußerung am Beginn des Humanismus. Auf diesem Bildungsziel begründet sich die Einstellung der Humanisten gegenüber dem Wissen schlechthin, das sie im Allgemeinen nur dann interessiert hat, sobald sie aus diesem Wissen norme bene vivendi ableiten lassen. Also das Wissen nicht abstrakt, sondern auf den Menschen bezogen ist. Charakteristisch für diesen Wissenschaftsbegriff ist die Beliebtheit eines bereits von der Antike gebrauchten Diktums, wonach Sokrates als erster die Philosophie vom Himmel auf die Erde heruntergeholt und sie in der Gemeinschaft der Menschen angesiedelt habe. Ein Diktum, das sich etwa bei Coluccio Salutati und Cristoforo Landino findet, übrigens auch im französischen und im deutschen Humanismus begegnet. Demnach, meine Damen und Herren, lehnen die Humanisten als abstraktes und damit nicht praxisbezogenes Wissen auch die Spekulation über die Natur und die ihr immanenten Kräfte ab. Die Mehrzahl der Humanisten des 14. und 15. Jahrhunderts steht der sogenannten unklassischen Antike, das heißt dem in erster Linie durch die Araber vermittelten naturwissenschaftlichen Teil des antiken Geisteserbes verständnislos, wenn nicht gar feindselig gegenüber. Eine Erforschung der Natur erscheint den Humanisten als ein zweckloses Unterfangen, ja unter Umständen sogar als ein unberufenes Eindringen in göttliche Geheimnisse, die der Mensch doch nicht zu enträtseln vermag. Was nützt es dem Menschen, so fragt wiederum Leonardo Bruni, wenn er die Entstehung des Reifs, des Schnees, des Regenbogens erklären kann? Diese Phänomene besitzen zwar wie alles, was die Naturwissenschaft lehrt, Zitat, einen außerordentlichen Glanz der Erkenntnis, haben aber keinen Nutzen für das Leben. Einen solchen kann nur eine Lehre haben, die von den Sitten und den Tugenden des Menschen handelt und ihn damit über das rechte Leben unterweist. Dieses Kriterium gilt auch dort, wo die Erkenntnis der menschlichen Natur einen praktischen Nutzen verspricht, nämlich in der Medizin. Da der Arzt nach Petrarcas Meinung es nur mit dem menschlichen Körper zu tun hat, wird seine Kunst unter die Artes Mechanicae eingereiht, auf die gleiche Stufe gestellt mit Tätigkeiten wie Weberei, Ackerbau und Jagd. Indem die Humanisten den Studien den absoluten Vorrang geben, die sich mit der Deutung des Menschen befassen und dessen Stellung im Spannungsfeld zwischen So-Sein und Sein-Sollen erörtern, vermitteln sie nicht nur die Kenntnis der Sprachen und der Literaturen der Antike, sondern darüber hinaus treten sie als Lebenslehrer, als Moralisten auf, welche aus dem Dialog mit den antiken Autoren Normen für das Verhalten des Einzelnen wie der Gesellschaft abzuleiten suchen. Während sie in der ersten Funktion an den Universitäten lehrten, als private Erzieher wirkten und dank ihrer Redekunst als Sekretäre und Gesandte im Dienst von Fürsten und Republiken tätig waren, ist ihre gesellschaftliche Rolle in der zweiten Funktion als Moralisten nicht eindeutig zu bestimmen. Unabhängig von einer eventuellen Bindung, die sich aus der Zugehörigkeit zu den Berufen in der ersten Funktion ergibt, verwirklicht der Humanist als Lebenslehrer und Moralist einen neuen Typ des geistig Schaffenden, den man am besten mit dem Begriff des Schriftstellers kennzeichnet. In Bezug auf ihre schriftstellerische Tätigkeit haben die Humanisten, die sich in ihrer sozialen Herkunft stark unterscheiden, keinen festen Platz in der ständischen Hierarchie ihrer Zeit. Frei von jeder fachlichen Spezialisierung und keiner bestimmten wissenschaftlichen Methode verpflichtet, mit dem Anspruch, neue, an der Antike orientierte Grundmuster des menschlichen Verhaltens anzubieten, repräsentieren sie eine neue gesellschaftliche Schicht und sind sich dessen auch bewusst gewesen. Sie betrachten sich vereint in einer bis dahin nicht bekannten Form der Gemeinschaft, der Res Publica Literaria. Wer sich nicht an die Ehrbegriffe dieser Gemeinschaft hält, soll, so will es Angelo De Cembrio in seiner Politia Literaria, soll aus dem Literarium Consilium ausgeschlossen werden. Getreu der ciceronianischen Maxime, dass weise Männer auch ihnen unbekannten Weisen Freunde sind, entstehen die humanistischen Freundschaften, die ihren Niederschlag in ausgedehnten, bisher viel zu wenig untersuchten Briefwechseln finden. Ungeachtet der erbitterten Fehden, welche die Humanisten untereinander austrugen, waren sie sich einig in der Abwehr der Kritik, die Kleriker, Juristen und Ärzte an den humanistischen Glauben, an die lebensformende Macht der kunstvollen Rede übten. Wenn der Humanist bei seinem Wirken von dem Zusammenhang zwischen Sermo und Societas, zwischen Kunstrede und Gesellschaft ausgeht, erwartet er von der Gesellschaft die Anerkennung dieses Zusammenhangs und damit die Bestätigung des Humanisten in seiner gesellschaftlichen Rolle als Poeta und Orator, modern gesprochen als Schriftsteller. Mit der symbolischen Form dieser Anerkennung griff die Gesellschaft ihrerseits auf die Antike zurück und erneuerte die Krönung zum Poeta Laureatus. Als Albertino Musato, der bedeutendste Repräsentant des sogenannten Padovaner Frühhumanismus, am 3. Dezember 1315 in einer öffentlichen Feier in der Stadthalle zu Padua in Gegenwart des Rektors der Universität und des Bischofs Antiquis Moribus zum Dichter gekrönt wurde, inspirierte man sich noch weitgehend an der bei der Verleihung der Doktorwürde in der spätmittelalterlichen Universität üblichen Zeremonie. Obwohl einige ihrer Elemente auch in Petrarcas Krönung auf dem Kapitol am 8. April 1341 vorklebten, verstand sich Petrarca selbst jedoch in seiner Laureatio-Rede ausdrücklich als Erneuerer der antiken Tradition der Dichterkrönung. Indem die Gesellschaft dem Dichter die gleiche Ehrung durch den Lorbeerkranz wie dem Kaiser erweist, würdigt sie die hohen Verdienste, die der Dichter sich um sie erworben hat. Er offenbart der Gesellschaft unter dem Schleier der Fiktion physikalische, moralische und historische Erkenntnisse und spornt dazu an, ihm nachzueifern, eine Rolle des Poeta, die das Krönungsdiplom, das Privilegium Laurae Petrarcas bestätigt. Soweit die in diesem Diplom angeführten Würden und Rechte dem mittelalterlichen Doktordiplom entlehnt sind, gewinnen sie aus der Perspektive des humanistischen Selbstverständnisses einen neuen Stellenwert. Der Dichter erhält die Privilegien eines Professors der freien Künste, insbesondere die venia legendi in Poetik und Geschichte. Es sind Rechte, die dem sich als Poeta oder Orator verstehenden Humanisten zukommen. So erklärt sich, dass Humanisten wie Salutati, Bruni, Marsupini und Poggio Pacciolini, die im Gegensatz etwa zu Petrarca keine dichterischen nennenswerten Leistungen aufzuweisen haben, nach ihrem Tode Poete zu Poete Laureati gekrönt werden konnten. Fragt man sich, wie weit derartige Staatsakte Ausdruck der tatsächlichen gesellschaftlichen Wirkung sind, welche die Humanisten auf ein, wenn auch nur zahlenmäßig beschränktes Publikum ausgeübt haben, so fehlen uns begreiflicherweise verlässliche statistische Angaben. Viele Humanisten konstatieren jedoch ein wachsendes Interesse des Publikums für die neuen Studien. So berichtet etwa Filelfo von seiner erfolgreichen Tätigkeit in Florenz. Omnes me diligunt, honorant, omnes axumis laudibus in caelum efferunt. Meum nomen in ore est omnibus. Nicht nur angesehene Bürger, sondern, wie er schreibt, auch edle Frauen haben ihn bewundert und die Zahl seiner Zuhörer beträgt täglich 40 und mehr. Die Zahl dürfte nicht übertrieben sein, denn Vespasiano da Bisticci berichtet sogar in seinen bekannten Biografien von mehr als 200 Schülern, die bei Filelfo Lateinisch und Griechisch gelernt haben. Der Anspruch der Humanisten, von der Gesellschaft anerkannt und gewürdigt zu werden, entsprang dem Bewusstsein, dass sie mit ihren Studien den Mitmenschen eine neue Welt erschlossen und zugleich eine Blütezeit der Kultur heraufführten. Während den Humanisten lediglich die Nachfolger der Lehrer der Rhetorik an den mittelalterlichen Universitäten erblickt, verkennt, dass die Humanisten charakterisiert sind durch ihren Willen, anders zu sein als die Menschen des Mittelalters. Dieser Wille bestimmt den historischen Standort, den sie sich selbst zuweisen, also ihr historisches Selbstverständnis. Mit ihm prägen sie das Selbstverständnis des ganzen Zeitalters, das nach der von den Humanisten erstrebten Wiedergeburt der Antike sich als Rinascita, als Renaissance verstand und damit selbst den noch heute gängigen Periodisierungsbegriff in die Geschichtsschreibung eingeführt hat. Die in ihrem neuen Verhältnis zur Antike wurzelnde, den Humanisten gemeinsame Überzeugung einer neuen Zeit anzugehören, veränderte zwangsläufig die Einstellung gegenüber der unmittelbaren Vergangenheit. Aus der humanistischen Selbstauslegung erwächst die negative Bewertung des Mittelalters als einer Zeit des Verfalls und der Barbarei, die in tiefstes Dunkel getaucht erscheint. Indem Petrarca die Historiae Antiquae, das heißt die heidnische Antike, von den Historiae Novae, das heißt der christlichen Epoche unterscheidet, mit welcher der bis in seine Zeit andauernde Verfall der Kultur begann, leitet Petrarca die entscheidende Wende im Geschichtsdenken ein. Er selbst zieht sich an der Schwelle zu einer neuen Ära, von der er sich das rechte Verständnis für den Wert der antiken Autoren erhofft. Ich bin wie einer, der an der Grenze zweier Völker steht. Ich schaue vorwärts und rückwärts zugleich. Ego velut in confinio duorum populorum constitutus aximul ante retrope prospiciens. Mit wachsendem Selbstbewusstsein glaubten die späteren Humanisten bereits in ihrer Zeit, den an der Antike ausgerichteten geistigen Aufschwung verwirklicht zu finden, den Petrarca noch in die Zukunft verlegt hatte. Schon Boccaccio meinte, dass im Zeichen der wiedererstandenen Poesie ein neues, goldenes Zeitalter angebrochen wäre, das er mit den bekannten Versen Virgils begrüßt. Jam Virgo redit, redeunt Saturnia regna. Verse, die bekanntlich aus der vierten Ekloge stammen, die das Mittelalter als eine Prophezeiung der Geburt Christi gedeutet hatte und die nun auf die Wiedererweckung der heidnischen Autoren bezogen werden. Wenn Boccaccio die Saturnia Regna mit Petrarcas Dichterkrönung beginnen ließ, würdigte er als erster das historische Verdienst Petrarcas, in dem, nach Boccaccios Worten, Vergil, Cicero und Seneca wiedergeboren wurden. Als Initiator des Humanismus feierten Petrarca auch die künftigen Humanistengenerationen innerhalb und außerhalb Italiens. Nach Leonardo Bruni ist er der große Wegbereiter gewesen. Cum hic studia humanitatis quem extincta erant reparabit et nobis quem ad modum discre possemus liam aperue. Ein Lob, das sich die Humanisten jenseits der Alpen zu eigen machten. Mit ähnlichen Wendungen wie Bruni feierte etwa der deutsche Humanist Rudolf Agricola den Parens atque restitutor bonarum actium. So erscheint in der vermutlich frühesten Petrarca-Biografie von der Hand eines Nicht-Italieners, eben in der Biografie von Agricola, die Vorstellung von Petrarca als dem Vater des Humanismus, die in der Petrarca-Rezeption bis heute lebendig geblieben ist. Indem die Humanisten mit Petrarca eine neue Epoche beginnen lassen, gelangen sie zu einem dreigliedrigen Schema des Geschichtsablaufes. Zwischen der Antike und ihrer Wiedergeburt in der Gegenwart liegt das finstere Mittelalter. Damit wurde die christlich-patristische Zeitenlehre des Mittelalters, der zufolge das römische Imperium bis zum Weltende fortdauert, aufgegeben und das Ende der Antike gewinnt zum ersten Mal im Geschichtsdenken des Abendlandes epochale Bedeutung. Die Declinatio Imperii, den Verfall des Imperiums und seiner Kultur, den Petrarca die Zeit nach Titus datiert, verlegt Flavio Biondo in seinem Historiarum ab Inclinatione Romanorum Decades auf das Datum der Plünderung Roms durch die Goten und fixiert damit die Epochenscheide zwischen Antike und Mittelalter in der Völkerwanderung, womit er die uns geläufige Periodisierung begründet. Die Declinatio Imperii bzw. die Wiedererweckung der Antike standen im Gegensatz zu zwei tragenden Ideen des mittelalterlichen Geschichtsverständnisses, der Translatio Imperii und der Translatio Studii. Denn die sich in diesen Ideen manifestierende Vorstellung der Kontinuität im politischen wie im kulturellen Bereich widersprach dem dreiteiligen Geschichtsablauf, dessen drei Zeitalter für die Humanisten jeweils durch einen schroffen Bruch der Kontinuität voneinander getrennt waren. Da der Gedanke an die Erneuerung der Macht des antiken Rom durch seine italienischen Nachfahren im Zentrum von Petrarcas politischer Ideologie steht, verurteilte Petrarca die Translatio Imperii an die Deutschen als eine Gewalttat und beklagte sie als ein Unglück für Italien. Seine bekannte Aufforderung an Karl IV., in Rom das Imperium Romanum zu verwirklichen, richtete sich deswegen nicht an den Kaiser der Translation, sondern an den Wiederhersteller der souveränen, weltbeherrschenden Roma, der das von Cola di Rienzi aufgerichtete Ziel erreichen sollte. Wichtiger als die Frage nach der Übertragung politischer Herrschaft musste für die italienischen Humanisten die Behauptung der unmittelbaren Filiation ihrer neuen Kultur aus der römischen Kultur sein. Wiederum war es Petrarca, der gleich am Anfang des Humanismus aufs Entschiedenste die Translatio Studii bestritt, das heißt die These, die Kultur sei von Griechenland auf das alte Rom und von dort auf Frankreich übertragen worden, dem das Mittelalter von den drei Weltämtern, dem Imperium, dem Sacerdotium und dem Studium, das letztere, also das Weltamt des Studium, zugesprochen hatte. Mit seiner Leugnung der Translatio Studii wandte sich Petrarca gegen zeitgenössische französische Gelehrte, die an der direkten Übertragung der antiken Kultur an Frankreich festhielten. Offensichtlich um dem von Petrarca behaupteten geistigen Primat Italiens zu begegnen. Bezeichnenderweise diente der Translationsgedanke auch im deutschen Humanismus dazu, den Anspruch auf kulturelle Selbstständigkeit gegenüber dem italienischen Humanismus zu stützen. Und zwar in einer Ode des Erzhumanisten Konrad Zeltis sowie in einer von ihm verfassten Beschriftung einer allegorischen Darstellung der Philosophie. Meine Damen und Herren, wenn in solchen Ansätzen zur Selbstbehauptung gegenüber fremden Einflüssen die nationalen Differenzierungen des europäischen Humanismus sichtbar werden, so fragen wir uns, in welcher historischen Rolle sich der italienische Humanismus als Ganzes aufgrund seines Selbstverständnisses sah. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vermerkte Vespasiano da Bisticci in der Vorrede zu seiner Sammlung von Lebensbildern berühmter Zeitgenossen, die einzigartige Konzentration schöpferischer Kräfte, welche die Renaissance und mit ihr den Humanismus in Italien ermöglicht. In questa età hanno fiorito tutte e sette l'arti liberali, d'uomini eccellentissimi e non solo nella lingua latina, ma nell'ebrea e nella greca dottissimi, scrittori ed eloquentissimi, nonne inferiori ai passati. Venendo di poi alla pittura, scultura, architettura, tutte queste arti sono state in sommo grado. Zitat aus Vespasiano da Bisticci. Florenz, das Zentrum dieser Kräftekonzentration, hat im Selbstverständnis seines Kanzlers Leonardo Bruni das Erbe Athens und Roms zugleich angetreten. Und zwar vornehmlich Kraft der Blüte der humanistischen Studien, die es gestatten, den antiken Autoren de facie ad faciem gegenüberzutreten. Von Florenz aus haben sich diese Studien auf Italien ausgebreitet. Zu Beginn des folgenden, des 16. Jahrhunderts, konnte dann Machiavelli verkünden, dass ganz Italien prädestiniert sei für die Wiederbelebung der Antike. Questa provincia pare nata per risuscitare le cose morte. Wie beurteilen nun die Humanisten selbst die Ergebnisse dieser Wiederbelebung der Antike und damit ihre eigene Leistung als Initiatoren und wichtigste Träger der Renaissance-Gesinnung? In einem ausführlichen Brief an Boccaccio, der, erschreckt durch Todesprophezeiungen, auf jede Beschäftigung mit der Dichtung und den humanistischen Studien verzichten wollte, in diesem Brief hat Petrarca ein Bekenntnis zum Humanismus abgelegt und zugleich seine eigene Leistung als Humanist gekennzeichnet. Er rechnete sich selbst zum Verdienst an, dass er viele Geister innerhalb und außerhalb Italiens zu den jahrhundertelang vernachlässigten Studien der antiken Autoren angeregt hat. Ad hec nostra studia multis neglecta seculis, multorum me ingenia per Italiam excitasse et fortasse longius Italia. An anderer Stelle, nämlich in der Abhandlung De Vita Solitaria, hat sich Petrarca über seinen eigenen Anteil an diesen Studien geäußert. Er halte es für seine Pflicht, so lesen wir da, durch alles, was er schreibt, seinen den antiken Autoren geschuldeten Dank abzustatten, ihren Namen zu verbreiten, ihnen zu gebührenden Ehren zu verhelfen, sie ständig im Herzen zu tragen und wie etwas Süßes im Munde zu führen und dulce aliquid in ore gestare. Wegweisend für die von ihm initiierte Bewegung findet Petrarca in den humanistischen Studien die Erfüllung seiner Bestimmung und eine entscheidende Hilfe zur Bewältigung des Daseins. Eine solche Lebenshilfe soll nicht nur der Persönlichkeitskultur dienen, sondern schließt auch für Betrachter, trotz seiner Neigung zur Vita Solitaria, eine soziale Verpflichtung in sich. Wir, so schreibt Betrachter, müssen bestrebt sein, den Menschen, mit denen wir leben, zu helfen. Und niemand könnte in Zweifel ziehen, dass wir ihren Seelen größeren Nutzen zu bringen vermögen durch unsere Worte. Bei diesen hilfreichen Worten dachten Betrachter und Humanisten grundsätzlich an die lateinische Sprache. Ihre Wiederherstellung in klassischer Reinheit ist es zu danken, dass die Humanisten ihre Mitmenschen aus der Barbarei befreiten und sie in ein gesittetes Leben im Zeichen der von Rom ausgehenden Kultur einführen konnten. In dem Nachruf, den Ludovico Carbone auf Guarino Veronese, einen der erfolgreichsten humanistischen Lehrer, gehalten hat, preist er die Verdienste des Verstorbenen um seinen Schülerkreis, der weit über die Grenzen Italiens hinausreichte. Neque solum civibus nostris utilis fuit Guarinus, sed toti Italiae bene universo mundo, quod homines natura barbaros, aloquendi barbarie liberavit, eoque in patriam lingua et arte latinos factos remisit. Auch Lorenzo Valla identifizierte Roms Kultur mit seiner Sprache. Dieser hat die Völker die Wissenschaften gelehrt. Dieser hat ihnen die besten Gesetze gegeben. Dieser hat ihnen den Weg zur Weisheit erschlossen, sodass sie nicht länger im Stand der Barbarei bleiben mussten. Kraft der Restitutio Lingue Latine, in der Gegenwart üben die italienischen Humanisten eine geistige Herrschaft aus, die an die Stelle der politischen Macht des alten Imperiums getreten ist. Wir haben Rom verloren, das Reich und die Herrschaft, nicht durch unsere Schuld, sondern durch die Schuld der Zeiten. Und doch herrschen wir immer noch aufgrund dieser glanzvolleren Herrschaft der Sprache in einem großen Teil der Welt. Uns gehören Italien, Gallien, Spanien, Germanien, Pannonien, Dalmatien, Illyrien und viele andere Nationen. Denn überall dort herrscht Rom, wo seine Sprache herrscht. Ibi nampe Romanum Imperium est, ubicumque Romana lingua dominator. Da die italienischen Humanisten die neue Bildung als eine geistige Macht begreifen, als ein Herrschaftsinstrument, über das sie und zunächst ausschließlich sie verfügen, fühlen sie sich dadurch anderen Völkern überlegen. Soweit diese noch nicht mittels der Studia Humanitatis auf eine höhere Stufe der Gesittung erhoben worden sind, werden sie als Barbaren gebrandmarkt. Wo das humanistische Selbstbewusstsein die Barbarenideologie der Antike erneuerte, waren es vor allem Franzosen und Deutsche, welche die Verachtung der italienischen Humanisten traf. Petrarca nannte die Franzosen Barbaren und erinnerte seinen französischen Widersacher Jean de Hédin daran, dass Rom einst die Gallier unterworfen hatte und auch ihre Nachkommen, die Franzosen des 14. Jahrhunderts, die römische Überlegenheit anzuerkennen hätten. Unter den Verächtern der deutschen Barbaren schlug wohl G.A. Campano den schärfsten Ton an. Ich zitiere, als Deutscher kann ich das ja wohl tun. Die Deutschen sind ein Volk von rauer Lebensweise, ungehobelten Sitten, nur der Jagd und der barbarischen Kriegführung hingegeben. Dieses Volk neigt eher zum Raub als zu einer rechtmäßigen Gemeinschaft und hat sich nicht nur mit den Studia Humanitatis nicht befasst, als vielmehr überhaupt kein Verständnis für sie. Ende des Zitats. Sobald das Selbstbewusstsein der italienischen Humanisten, wie sich ihr Überlegenheitsgefühl gegenüber den Nicht-Italienern nährte, die eigene Position in Bezug auf die Antike reflektierte, stellte sich mit zunehmender Dringlichkeit die Frage, ob man den wiederbelebten antiken Vorbildern gleichkommen oder sie sogar übertreffen und über sie hinaus zu neuen Schöpfungen gelangen könnte. Es ist, meine Damen und Herren, die Fragestellung der Querelle des Anciens et des Modernes, ein konstantes Phänomen der europäischen Geistesgeschichte, das jeweils uns dort begegnet, wo Antiqui und Moderni einander gegenübergestellt werden. Und sich dabei das Selbstbewusstsein der Nachantike gegen die Autorität der Antike auflehnt. Angesichts der konstitutiven Funktion des Begriffs der Wiedererweckung der antiken Autoren im Selbstverständnis der Humanisten gewinnt hier die Querel eine besondere Bedeutung als Kriterium, als Wertmesser für die eigene Leistung der Humanisten. Obwohl noch ein Coluccio Salutati einerseits bezweifelte, ob die Homunculi seiner Tage fähig wären, etwas Neues zu finden oder zu schaffen, stellt er andererseits Petrarca über dessen antikes Stilmuster Cicero und Vergil und verteidigte seinen Standpunkt mit dem Argument, nicht der Vorrang der Zeit, sondern allein die Leistung dürfte für das Werturteil entscheidend sein. Voloque quidquid ex prioritate temporum dignitatis et non et eminentiae concepisti sicut decet omnino removias pura sit non temporum sed scientiae concertatio. Man nehme sich ein Beispiel, so fährt er fort an Cicero, der davon überzeugt war, dass die Römer auch dort, wo sie auf die Griechen zurückgriffen, ihre Vorbilder verbesserten. Es versteht sich, meine Damen und Herren, dass die Diskussion über das Verhältnis zur Antike mit der Auslegung des Begriffs der Imitatio, der literarischen Nachahmung, beginnen musste. Welchen Spielraum ließ die Verpflichtung zur Nachahmung antiker Musterautoren der Entfaltung des individuellen Stils eines humanistischen Dichters? Aus dem antiken Topos, der die Dichter mit Bienen vergleicht, die aus dem in verschiedenen Blüten gesammelten Nektar ein neues Produkt, nämlich den Honig, erzeugen, folgerte Petrarca. Es gereiche den Bienen nicht zum Ruhm, wenn sie nicht das Gefundene in etwas anderes und Besseres verwandelten. Damit betonte bereits Petrarca die Originalität seiner eigenen Leistung. Nachahmen bedeutet Verwirklichung der schöpferischen Individualität durch Assimilation der antiken Vorbilder. Einem Poliziano erschien die Proklamation Ciceros zum alleinigen und stets verbindlichen Stilmuster eine unerträgliche Beeinträchtigung seiner individuellen Ausdrucksfreiheit. Non enim sum Cicero metamen ut opinor exprimor. In der polemischen Auseinandersetzung über die Prinzipien des Ciceronianismus zwischen Pietro Bembo und Giovan Francesco Pico della Mirandola begnügte sich letzterer nicht mit der Feststellung, dass die Humanisten mit Cicero wetteifern, ja ihn übertreffen können, sondern behauptete allgemein den prinzipiellen Vorrang der Modernen gegenüber den Alten. Die Natur ist kein endliches Weib mit entkräfteten Lenden, so dass sie in unserem Jahrhundert schon erschöpft wäre durch allzu viele Geburten. Der beste und höchste Gott hat unserer Zeit die großen Begabungen nicht versagt. Sie nehmen eher zu, als sie weniger würden. Unser Jahrhundert und die ihm vorangegangenen Jahrhunderte besitzen viele Kenntnisse von den Dingen, welche jenes gelehrte Altertum nicht besaß. Auf die Vermehrung des Wissens ist demnach die Überlegenheit der Moderne begründet. Es gibt einen geistigen Fortschritt über das Altertum hinaus. Den Beweis dafür erbringt eine Gegenüberstellung der Leistungen der Alten und der Modernen. Dieses für die Querel typisches Denkschema der Parallele begegnet bereits im italienischen Humanismus, und zwar zum ersten Mal in Benedetto Accoltis in der zweiten Hälfte des Quattrocento verfassten De Prestantia Virorum Sui Evi Dialogus. einer stolzen Bilanz der Leistungen seines Jahrhunderts. Eines Jahrhunderts, das Marsilio Ficino um die gleiche Zeit als ein goldenes rühmte. In einem fiktiven Dialog mit einem gelehrten Jüngling, der sich als begeisterter Verehrer der Antike und als ebenso entschiedener Verächter der Gegenwart geriert, legt Accolti die Gründe dar, weswegen in seinen Augen die Leistung der Modernen denen der Alten fast auf allen Gebieten gleichwertig, ja zum Teil sogar überlegen sind. Ohne den verdienten Ruhm der Alten schmälern zu wollen, nennt er eine lange Reihe Namen von Modernen, die sich auf den verschiedenen Betätigungsfeldern des menschlichen Geistes ausgezeichnet haben. Dass die Moderne trotzdem meist zugunsten der Antike abgewertet wird, erklärt Accolti aus dem Mangel an Historikern und Biografen, welche nach dem Beispiel der Antike die Erinnerung an die Viri Illustris wachhalten. Einen Mangel, meine Damen und Herren, dem bekanntlich die Renaissance mit einer reichen Fülle von Biografien ihrer berühmten Männer abgeholfen hat. Aus der Verbindung zwischen dem Kult der Berühmtheit und der Fragestellung der Querelle erwächst auch der Brief, mit dem Alamanno Rinuccini seine lateinische Übersetzung von Philostratos Leben des Apollonius von Tyana dem Grafen von Urbino Federico di Montefeltro gewidmet hat. Die bedeutendste aller Schriften Rinuccinis und zugleich eines der wichtigsten Zeugnisse für den humanistischen Fortschrittsbegriff. Wie mehr als drei Jahrhunderte später Charles Perrault in seiner Huldigungsadresse an Ludwig XIV., dem Siècle de Louis le Grand, deren Verlesung in der französischen Akademie die Querelle des Anciens et des Modernes am Ende der französischen Klassik auslöste, verbindet auch Rinuccini die Enkomiastik, das heißt die Verherrlichung des Adressaten, mit dem Überlegenheitsanspruch der eigenen Zeit gegenüber dem Altertum und lässt die Errungenschaften der Moderne Revue passieren. Außer in den bildenden Künsten der Architektur und der Technik würdigt Rinuccini den Fortschritt in der Grammatik unter Latine Lingue Peritia, wobei er in diesem Zusammenhang die Namen führender Köpfe des italienischen Humanismus nennt. Coluccio Salutati, Poggio Pacciolini und Leonardo Bruni. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wo die Humanisten den Fortschritt der Moderne bejahten, implizierten sie damit keineswegs einen Bruch mit der Antike. Gerade die schöpferischen Geister im Humanismus haben sich zu einer produktiven Besinnung auf die Antike bekannt, verstanden als Bezugspunkt für eine über sie hinausgehende Erneuerung. Erschienen doch die humanistischen Studien nur dann gerechtfertigt, wenn man aus ihnen einen Gewinn für die Gestaltung des eigenen, des modernen Lebens zog. Ausgedrückt mit den Worten Poggio Bracciolinis aus einem Brief an den befreundeten Niccolò Niconi: Ich bin ein wenig lauer in meinen Bemühungen um die Suche nach neuen Büchern der Alten geworden, denn es ist jetzt Zeit, aus dem Schlummer zu erwachen, dafür zu sorgen, dass diejenigen Bücher, die wir besitzen und täglich lesen, mir etwas für das Leben und die Sitten nützen. Ut aliquid mi prodessent ad vitam et ad mores. Denn, und damit schließt er, immer Holz, Steine und Bruchsteine zusammentragen, kann als sehr töricht erscheinen, wenn man nichts daraus aufbaut. Ich danke sehr. Che egli ci ha offerto e di cui mi permetterete di toccare alcuni dei punti che mi sono sembrati essenziali anche per quelli che tra noi italiani avessero perduto qualche punto del suo discorso. Il professor Buch ha cominciato ponendo in rilievo le quattro fondamentali linee interpretative dell'umanesimo. e ha chiarito che d'altra parte noi non dobbiamo sentire queste linee di sviluppo e di interpretazione dell'umanesimo come qualche cosa che lo renda parziale o lo impoverisca. La molteplicità degli indirizzi ne rende possibile un arricchimento ed un approfondimento. D'altra parte, il problema fondamentale è quello di cercare di capire che cosa gli umanisti sentissero di se stessi. La parola self-sustainment non è di quelle che meglio si traducono in italiano, ma diciamo che cosa gli umanisti pensassero di essere in Italia. E prima di tutto, che cos'è un umanista? E il professor Burke ci ha ricordato come la parola umanista si ricolleghi ad alcune formulazioni di terminologia universitaria, come ad esempio leghista, e io aggiungerei una parola che giustamente il Villanovic ha posto in rilievo, della vita di Cola di Rienzo, autorista, sì. Vero, che è una parola che tra parentesi ci garantisce dell'autenticità di questa vita, perché altrimenti non sarebbe stata adoperata. E naturalmente di questa coscienza che l'umanesimo ha di se stesso, della sua realtà come capacità di dedicarsi agli studi a humanitatis, intendendo per humanitas tutto ciò che caratterizza l'uomo, distinguendolo dalla bestia e rendendogli possibile la comunicatività ed il rapporto con gli altri uomini. Quindi poesia, filosofia, diritto, storia, giurisprudenza. Naturalmente in questo formarsi degli studi di umanità gli umanisti hanno ritrovato l'antico che è prima di tutto ritrovamento di una lingua, di uno stile, di una grammatica, di un ritrovare una lingua che sia degli uomini e per gli uomini, ma che non sia soltanto lingua come vuota forma, bensì come norma bene vivendi, come opposizione anche a quella cultura che latina non sia. E allora noi abbiamo la possibilità di una formazione di una repubblica letteraria nella quale gli umanisti, pur nelle reciproche e vicendevoli polemiche, pur tuttavia conservano una loro unità di fronte a tutti quanti umanisti non siano. E non a caso noi abbiamo il rinnovamento delle vecchie, di antiche forme di onore dell'arte e della poesia, come la incoronazione appunto di un Albertino Mussato o di un Petrarca. E con le forme pubbliche di manifestazione di questo rinnovamento di cultura, l'aumento dell'interesse della cultura, che fa sì che gli umanisti tendano a distinguersi dagli uomini del Medioevo, a distinguersi da questo passato che essi in ultima analisi sentono barbaro e lontano. E adesso naturalmente non posso entrare nei particolari, se no darei più che una sintesi, una traduzione, e l'importanza della discussione sulla translatio imperii, che è un fatto in un certo senso dannoso e che viene superato e ravvivato dalla translatio studii. In questa translatio studii noi abbiamo una differenziazione dell'umanesimo, che non è soltanto italiano, ma si allarga a diventare europeo. Ed in questo senso, europeo rimanendo italiano. Da ciò l'importanza di questa Firenze, centro di questa Italia e di questa Firenze, centro della cultura umanistica, di questa cultura che si sforza di liberarsi dalla barbarie e che pur tuttavia si accorge che nel ricollegarsi al passato ha acquistato qualcosa di nuovo e di più, riprendendo e in un certo senso accendendo questo gruppo, questo nodo polemico della cultura europea che è la querelle, come ha detto il professor Hook, des anciens e des modernes. Questi moderni che hanno, nel caso degli umanisti, la coscienza del loro rapporto verso il passato, ma anche il senso di quello che di nuovo e di vivo essi vanno costruendo ed elaborando. E la conclusione, in un certo senso, noi possiamo trovarla nel fatto che l'umanesimo rappresenta, quindi, per quello che riguarda specialmente l'umanesimo italiano, rappresenta una linea di progresso, una linea di distacco dal passato, una linea di stimolo nuovo, di ricerca critica e di approfondimento dei valori umani, di quei valori umani di cui il mondo moderno si è fatto e si è costruito. Io vi ho detto, ero appena l'essenziale, non ho dovuto saltare la ricchezza degli esempi, la ricchezza delle citazioni, di cui alcune sono veramente, mi permetta dirlo, preziose e nascono naturalmente da una consumata conoscenza del mondo umanistico. A questo punto, per chi di voi, e credo che quasi tutti, per chi di voi è nuovo del nostro seminario, io devo rivolgere la solita preghiera di qualche intervento. Il professor Hook non è soltanto maestro nell'esporci, è maestro anche della discussione e ha il non comune e ammirevole dono di poterci rispondere con la massima eleganza e padronanza, e in tedesco, che è la sua lingua natia, e in italiano, che egli conosce come se fosse italiano. Quindi invito non solo i giovani, ma anche i colleghi, alla discussione di materia da discutere, mi pare che ce ne sia. Non obbligate, mi rivolgo specialmente a voi giovani, non ci obbligate ad essere sempre noi quelli che rompono il ghiaccio. Ich bitte die deutsche Freunde und Kollegen, der Diskussion teilzunehmen. Und Professor Hook ist dazu bereit, alle Fragen und Questionen zu antworten. Prego. Di solito. Bene, se Dio vuole. Parlo in italiano perché ho ricevuto se vuol dire il nome è Grail, perché bisognerà forse tenerlo presente. Dunque vorrei accennare fra innanzitutto un ringraziamento da parte mia appunto per l'eccellente esposizione del professor Hook, e dato che ho avuto, diciamo, nel corso di occuparmi del periodo umanistico, diciamo, è il mio campo questo di ricerca particolare, che mi sono occupato in particolare soprattutto dell'aristotelismo rinascimentale, ma senza peraltro trascurare la cultura umanistica che esercitò un notevole corso avanti su questa, diciamo, su questo settore della cultura rinascimentale. Ora, il punto, tra i molti punti trattati dal professor Hook, mi sembra che si sia posto, diciamo, l'accento un po' anche su una questione che fu affrontata dagli umanisti in maniera molto viva, molto appassionata, cominciando dal trattato, cioè il rapporto dell'umanista della scienza. Cioè, è una questione che oggi interessa moltissimo gli studiosi che ha citato Poleno, che tutta non solo nel, diciamo, per quanto riguarda il, diciamo, le origini della scienza, ma proprio il posto, diciamo, che l'umanesimo, il ruolo che l'umanesimo, la cultura umanistica, svolse, diciamo, nella, nella nascita della nuova scienza. È inutile ricordare i nomi celebri del Thorndike, di GM, della Mayer, nomi illustri appunto che sono resi famosi per notevoli saggi, opere di grossa, molto luminose, come il caso del GM. Ma ecco, io vorrei essere intervenuto anche Karen, anche altri, come Klein, eccetera, attraverso saggi, opuscoli, conferenze, eccetera, prendendo posizione, diciamo, circa l'interpretazione di questo problema. Il problema, appunto, non è risale al, allo stesso periodo, per pensare dell'umanismo, per pensare al Petrarca, appunto, nel Suius, mi sembra, intorno all'ignoranza, attacca duramente, però. Ma ecco, il, diciamo, c'era questa, effettivamente, questa avversione verso un certo tipo, direi, di scienza. Cioè, era la condanna di una particolare visione del sapere scientifico che si riduceva in fondo, per usare gli stessi termini, a intricazione, scavillazione, eccetera. Cioè, l'aspetto appunto ai logici, occamisti, alla logica. E direi che l'influenza che questo atteggiamento esercitò anche, l'influenza che gli umanisti esercitarono anche, diciamo, in settore della cultura, come la cultura rinascimentale, diciamo, diversi dal loro proprio settore retorico, poetico, cioè voglio riferirmi soprattutto al settore della cultura aristotelica, fu notevole. Io ho avuto il piacere di leggere appunto alcuni manoscritti di lezioni, contengono ancora in esito, di lezioni di un aristotelico famoso di Padova, Pietro Componazzi. Bene, non era un umanista, sapeva poco il latino, il suo latino poteva definire giustamente barbaro, perché era un latino, diciamo, assai vicino al volgare più che al latino siciliano. Ebbene, nel corso delle sue lezioni e anche delle sue opere, egli, di fronte ai logici terministi tardo medievale, usa appunto queste parole, questi termini, intricazione, scavillazione. Questi, qui dice il Componazzi, complicano il problema anziché risolverlo. E in una edizione critica di un'opera appunto del Componente curata da uno studioso americano, canadese, Richard Lemay, in nota è riportato un analogo passo di Erasmo, del tratto appunto del Ciccioniano, ed è un confronto interessantissimo, direi, perché da una parte un aristotelico di Padova, un aristotelico, scienziato, dall'altra invece un fine umanista come era. Ecco, questo atteggiamento di avversione verso un certo tipo di scienza c'è, e questo è documentabile ampiamente. C'è la polemica contro Aristotele, ovviamente, e non occorre fare nomi, Musi di Balla, poi Vives nel Cinquecento, Zolli, ora qui appunto le. Diciamo bene. Ma direi che un atteggiamento, diciamo, alcuni degli atteggiamenti fondamentali che si affermano diciamo, nell'ambito della cultura umanistica, direi che furono, diciamo, a parere mio, ma diciamo io faccio il termine di altre interpretazioni, altre industrie interne, furono decisivi nella nascita del fascismo. Innanzitutto la scoperta degli antichi, cioè l'aver riportato alla luce nuovi testi, nuovi autori, Archimede, Pappo, la certa cultura, diciamo, greca, e poi l'aver riscoperto questi nuovi testi, l'averli discussi, l'aver messo a confronto certe tesi con altre tesi tradizionali. Ecco, tutto questo certamente fu decisivo. Poi la polemica stessa contro Aristotele, l'aver, diciamo, la polemica contro Aristotele è certamente da intendersi in maniera, diciamo, bisogna stare attenti, insomma, a giudicare, a interpretare. C'è questa circostanza. Ad Aristotele viene contrapposto Platone, cioè è il rifiuto, diciamo, di non di un Aristotele, non di Aristotele in se stesso, ma di un atteggiamento nei confronti di Aristotele. Cioè Aristotele viene storicizzato nel momento in cui viene scoperto. Viene scoperto il vero Aristotele, il vero pensiero di Aristotele, e quindi viene escluso, ad esempio, viene esclusa la mediazione del commento, diciamo, si va direttamente al testo, si vuole andare, è un atteggiamento sostanzialmente filologico. L'atteggiamento filologico che, come ha affermato ad esempio Eugenio Ganè, porterà poi a riscoprire l'altro libro, diciamo, il grande libro della natura. Non si va, si vuole andare direttamente al libro, e mentre il Medioevo, diciamo, arrivava alla natura attraverso Aristotele, più tardi si arriverà alla natura al di là di Aristotele direttamente. Si vuole scoprire, insomma, si vuole essere filologi prima nei confronti di Aristotele e poi nei confronti dell'altro libro che è. Questo direi per quanto riguarda la filologia umanistica, il rapporto tra filologia, diciamo, e scienza, futura scienza, ecco, si pongono, diciamo, le basi per la futura scienza moderna. Ecco, poi ci sono altri, gli umanisti scoprono Platone. Scoprono Platone, già Leonardo Bruno traduceva Platone, in seguito, nella seconda metà del secolo, nel 400, Marsilio Ficino compie un'opera veramente gigantesca, traducendo non solo Platone, ma anche Platone, ponendo, diciamo, in circolazione tutta una serie di testi scritti ermetici, eccetera. E indubbiamente, per pensare ad esempio al culto del sole. La biopsienza deve essere molto sintetico, perché se tutti, scusi, una delle cose che dobbiamo dire, abbiate pazienza, noi non facciamo qui comunicazioni, questo è un seminario. Ora, una delle caratteristiche, non ho bisogno di dirlo, è vero, di un seminario, scusi se io sono, non è che voglio interromperla, deve spingere il suo discorso, ma uno dei compiti di un seminario è quello di avere una sua sinteticità rapida. Se lei parla mezz'ora, ci dirà delle cose indubbiamente interessanti, non ho nessun dubbio in proposito, ma toglie ad altre persone che hanno diritto come lei di intervenire. Ora, mi scusi se io mi permetto di dire questo, lei ci ha detto delle cose, per esempio, mi scusi che in un seminario come il nostro è ovvio che noi sapessimo che Marsilio Ficino ha tradotto Platone e i testi neoplatonici, eccetera. Io credo che sia offensivo il pensare che nessuno di noi lo ignori. Quindi questo lo può benissimo dire, vero, in termini molto semplici, in modo da ridurre il discorso all'essenziale. Perché se tutti noi cominciamo a ridire da capo tutto, sa, il professor Bucca avrebbe potuto parlarci allora per due giorni e credo che ne avrebbe avuto ancora per altri qua. Non lo abbia male, ma io ho in quanto col professor Schmidinger dirigiamo un po' il seminario, noi dobbiamo ricondurre all'essenziale, altrimenti non è un seminario ma diventa una serie di comunicazioni che rimangono distaccate fra loro. Noi vogliamo un seminario, non delle comunicazioni. Mi scusi, è vero, abbia pazienza, non è per volerla interrompere, ma è per riportare le cose alla loro realtà. perché altrimenti distruggiamo quello che noi vogliamo come seminario, non come discorsi. Mi scusi, ecco. La conclusione era questa, cioè qual è grosso modo il suo, diciamo, parere su questa questione? Rapporto tra... Io posso dare una risposta molto breve. Sono completamente d'accordo con quello che lei ha detto. In un colloquio dell'Institut pour les études supérieures sur la Renaissance a Tours, diretto in quell'epoca ancora dal povero professore Ménard, io ho organizzato un stage, come dicono i francesi, sull'humanisme et les sciences, insieme con il mio amico Roger della Sorbonne. Io ho fatto due conferenze in questo stage, una col titolo La polemica degli umanisti contro le scienze e l'altro Il contributo degli umanisti alle scienze. E in questa seconda conferenza ho detto molte delle cose che lei ha menzionato, per esempio l'aiuto che hanno dato gli umanisti con i testi antichi. Poi un secondo punto di vista, questa disputa delle arti, come l'ha chiamata anche Carrara in questa sua pubblicazione, non è un solo Fakultätenstreit, come ha detto Cristella una volta, ma è una vera Auseinandersetzung, una disputa sul serio fra i diversi rami della scienza, della filologia, eccetera. E poi la critica degli umanisti era rivolta non soltanto contro gli aristotelici, ma anche contro la medicina. E lì c'è Petrarca con la sua invettiva contro Medicum, eccetera, e anche tanti altri umanisti, i testi si trovano nel Carrère, che contrappongano alla medicina come rappresentante della Naturwissenschaft, la giurisprudenza per esempio come esponente rappresentante della Geisteswissenschaft, e fanno la differenza fra i due metodi della Geisteswissenschaft e della Naturwissenschaft. Siamo alle origini di questa distinzione moderna fra questi due gruppi di scienze. Poi Pomponazzi e Erasmo. Io considero Pomponazzi non soltanto come rappresentante dell'aristotelismo padovano, ma anche fino a un certo punto come umanista. Il problema dell'immortalità, per esempio, è un problema anche degli umanisti, basta pensare a Ficino, a tanti altri, e poi anche la sua concezione della virtù individuale e civile di Pomponazzi. Là è un tratto tipicamente umanistico della sua opera, perciò non mi meraviglio se lei ha trovato questa parallelismo fra Erasmo e Pomponazzi. Ma come ho detto già in principio, io sono completamente d'accordo con quello che lei ha detto. Guardi che succede sempre che all'inizio ci siano delle sfasature, allora è bene che si evitino. Allora mi raccomando a qualcun altro adesso di intervenire, perché abbiamo proprio pregato il collega di essere un po' più breve perché gli altri intervengono. Non mi fate trovare adesso che lui mi dica, vede, io potevo parlare 2 ore perché... Ich darf hinzufügen, wer sich für die Belege interessiert, ich habe hier also in meinem Manuskript natürlich alle Belege da, die Sache nicht zu unnötig zu verlängern, nicht angeführt habe. Wer also da die Stellen will, nicht wahr, dem kann ich sie gerne geben. Se io allora, scusatemi se io allora intervengo, senta, lei ed io abbiamo conosciuto Toffanin. Sì. Dalla sua lunga esperienza di studi umanistici, che cosa rimane dell'incontro con le idee del Toffanin? Se posso fare una domanda che è personale, ma non del tutto. una domanda difficile. Perché è difficile anche per me. Sì, Toccanini è un personaggio tanto simpatico come uomo anche. Sì, sì, ma parliamo delle idee. Sì, parliamo delle idee. Io ho paura che resterà ben poco di queste idee. Perché una cosa certo rimarrà, che lui, come uno dei primi, ha visto questi rapporti esistenti fra gli umanisti italiani, ma anche altri umanisti, e i padri della Chiesa. Perché lì, prima, Foucault non ne parla quasi per niente, ma nemmeno Godard e altri che si sono occupati più del lato religioso dell'umanismo, hanno pensato troppo poco ai padri della Chiesa, alla patristica. Questo, secondo me, è una cosa che rimarrà. Ma questa opposizione fra lo spirito eretico dei comuni italiani del 200 e l'umanesimo, poi, una cosa non regge. Il secolo senza Roma non è mai esistito. Il 200, secondo un titolo famoso, il secolo senza Roma, ma non è mai esistito. Si può provare che nel 200 c'è questa continuità dell'idea di Roma in tanti testi. Dunque direi la parte patristica sì, ma l'altra... Perché io ho sempre, ho avuto, naturalmente io sono, come lei sa, più storico che non naturalmente storico della letteratura, c'è indubbiamente però nella vita comunale un fermento, come dire, anti-ecclesiastico. Sì, questo senz'altro. Ecco, ora, questo fermento anti-ecclesiastico è in un certo senso superato dall'umanesimo, anche se rimane un anticlericalismo di tipo umanistico, ma sì, che è sì, verso la facezia, è verso l'ironia, verso lo scherzo. Ecco, c'era qui uno dei punti... Sì, questo sì. Ma Toffanini vede le cose un po' diversamente. Beh, Toffanini naturalmente le porta al paradosso, ovvero appunto sì, il secolo senza Roma, quello non si può indubbiamente accettare. Tutte le città italiane nascono da Roma, vengono da Roma, quindi rimane questo problema. Però c'era il problema del come nell'ambito di una società, qual è quella della società comunale, possa aversi un fenomeno come quello della cultura umanistica, che è appunto legata in parte almeno al mondo patristico e poi recupera certi valori dell'antichità, certi valori, diciamo così, spirituali e religiosi dell'antichità. Ecco, questo rimane uno dei punti di Toffanin che indubbiamente sono perlomeno problematici. Lo spirito comunale non è stato mai antiumanistico, secondo me. Perché? No, antiumanistico no. Ma secondo Toffanin sì. Ma è in parte, però, almeno nel 200, non nel 300, è in parte almeno distaccato da certi valori ecclesiastici. Sì, ma che non sono identici con i valori umanistici. Che non sono identici con i valori umanistici. Perché la cultura laica che si è sviluppata prima di tutti gli altri paesi in Italia, certo, e già prepara l'umanesimo, certo, imponendo latini in tanti autori rappresentanti di questa cultura laica fiorentina, c'è già il preumanesimo, i volgarizzamenti del 200, i volgarizzamenti del primo 300, là c'è già il principio dell'umanesimo. Allora altri problemi, guardate che... Prego. Lei ha fatto che con la scrittura, io volevo dire, nel corso della sua esposizione, aveva accennato alla purezza dei sancieri e dei moderni, cioè, dicendo che è un tema ricorrente nella cultura europea. Sì. Questo tema è già presente nel Medioevo, sì, ad esempio nel XII secolo. Appunto si è voluto recentemente sottolineare e rivendicare questo l'importanza di questa acquarellica del dodicesimo secolo e queste affermazioni moderne siamo noi, distinti già a quel tempo. E io volevo sapere, secondo la sua opinione, qual è il tratto invece distintivo di questa acquarellica proprio nell'umanesimo rispetto a, alle posizioni del dodicesimo secolo? Sì. Mi dispiace di dover citare me stesso. Io ho pubblicato nella rivista Bibliotheca Humanismo e Renaissance un articolo aus der Vorgeschichte der Querelle des Anciens et des Modernes im Mittelalter und Renaissance. E lì ho cercato di rispondere a questa sua domanda. Per il Medioevo, l'antichità, non ci sono certe forme di questa querelle in Francia soprattutto durante il secolo XIII, ma per l'uomo del Medioevo lui non vede mai l'antichità come un'epoca chiusa in sé, non ha la coscienza di questa Epochenscheide che dà all'antichità un valore indipendente e che questo sarebbe il criterio distintivo fra la querelle durante il Medioevo e durante il Rinascimento. Io ho seguito in questo articolo un po' lo sviluppo del topos veritas filia tempore e poi del famoso topos dei nani sulle spalle, sopra le spalle dei giganti, e poi come terzo topos questa della donna che non può partorire più bambini sani come una volta nell'antichità. È un topos che viene da Lucrezio, ma poi è passato nella letteratura medievale. E si può osservare che c'è una fattura, che c'è distinzione fra la querelle medievale e la querelle rinascimentale. Ma per le citazioni precise la prego di rileggere, non so se la Biblioteca Humanismo e Renaissance si trova in questa ricchissima biblioteca, così si potrebbe subito verificare. Potremmo verificare le citazioni. Abbiamo toccato un punto che mi sembra molto importante ed è quello della concezione che il Medioevo aveva dell'antichità. E lei giustamente dice che il Medioevo vede l'antichità senza termini. Sì. A un certo punto non sa bene, lo stesso Medioevo non sa bene se è o non distinto dall'antichità. Sappiamo tutti che per Dante Giustiniano è un personaggio, diciamo così, del proprio tempo, o che Augusto, è vero, Virgilio vive al tempo del buon Augusto e Augusto lo sente come se fosse uno degli imperatori del proprio tempo. Ora, è interessante, e il professor Buch ce l'ha detto, e vale la pena, già che è uscito, è vero, è emerso l'argomento, vale la pena di tenere presente che proprio invece nell'età tra Petrarca, diciamo così, Lorenzo Valle e Flavio Biondo, questa coscienza emerge da due parti, come coscienza dei moderni rispetto agli uomini del Medioevo e dei moderni rispetto agli antichi. Cioè a un certo momento ci si rende conto che fra il proprio tempo, fra quelli di cui, non so, il professor Buch ci ha ricordato, lo accolti De Prestantia Mirorum sui temporis, tra gli uomini del proprio tempo e quelli dell'antichità, cioè Cicerone, Catullo, Virgilio e via discorrendo, c'è qualche cosa in mezzo. È qui la scoperta del Medioevo, che è importante, e in quanto la scoperta del Medioevo rende possibile questa presa di coscienza, questa che il professor Buch ha chiamato la Selbstverständnis dell'umanesimo. Senza quella, chiamiamo, comprensione che è finito il mondo antico, che c'è in mezzo qualche cosa, la stessa querelle di cui lei parlava avrebbe mantenuto l'atteggiamento antico, cioè quando si parla dei nani, nell'articolo di Junot, credo si parla dei nani sulle spalle dei giganti, noi abbiamo, insomma, gli uomini del Medioevo hanno l'impressione che questi giganti, che questi nani, cioè loro sui giganti, siano però tutti una cosa sola, non c'è una differenza. Va bene, il tempo che passa fra i giganti non un'altra epoca. Invece, con l'umanesimo noi siamo alla coscienza di una nuova epoca. Quindi, nella Selbstverständnis di cui si è parlato, c'è precisamente l'emergere di una coscienza anche di periodizzazione storica. Altri problemi? Perché ce ne sono, prego. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich eigentlich einen Beitrag zu dem, was Sie gesagt haben, zu melden habe, oder ob ich eigentlich eine Frage daraus wohnen habe. Aber gut, meine eigene Forschung hat nämlich mit der Entwicklung der Biografie im Renaissance und Reformation zu tun. Und ich hätte Sie gerne gefragt, Sie haben die Biografien in der Verbindung des Berühmtheitskultes erging. Und gerade darin würde es mich interessieren, ob Sie in den Biografien von der Renaissance eine Übernahme von humanistischen Werken, also von, Sie haben Humanismus sehr stark mit Ihrem moralischen Ansatz identifiziert, ob Sie in diesen Biografien eine Umwertung in der, also wie diese biografischen Charakter beurteilt und aufgestellt werden, ob Sie dort eine Umwertung zu spüren meinen. Das heißt, dass diese Figuren werden jetzt nach echt humanistischen Werten aufgefasst. Und zweitens, und darin liegt meine engere Frage, zwar die mir scheint es, das Novum in der Renaissance-Biografie und in der Biografie des 16. Jahrhunderts, dass man endlich den Mont de l'Etre als Figur, als eigenständige Figur für eine eigenständige Biografie nimmt. Nicht mal jetzt in dem Sinne von Fatio oder Tritemius, wo man noch ein Delirus Illustrums aufreihen mit sämtlichen Autoren, die in den Archiven zu finden sind, sondern dass man geradezu eine Figur wie Petrarca, wie Dante di Boccaccio, Sie werden schon diese Sammlung von Solerzi kennen, oder dass zwecks einem Präfatio oder zwecks eines Nachrufbriefes biografische Form einem Humanist, also ein Mann, der weder Bischof noch Heiliger noch König noch Feldmarschall war, eine eigenständige Vita zugewickelt wird. Ja. Also das ist eine Konstatierung. Ich bin ohne der Begründung des mittelalterlichen Stoffes das weiter zu schätzen. Und ich will, also das sind schon, also sagen wir, Gesprächsansätze mehr als direkte Fragen. Ja, ich würde also sagen, feststeht, und darüber sind sich ja alle einig, dass mit dem Humanismus also eine ganze Flut von biografischer Literatur einsetzt. Der geistig tätige Mensch, sei es nun ein Künstler, sei es ein Schriftsteller, ein Humanist, wird als Individualität im Zusammenhang mit dem, was man mit der vorkartischen Formel die Entdeckung des Menschen nennen könnte, ja wichtig und interessant. Es interessieren also auch die biografischen Details seines Lebens, nicht wahr? Was das für ein Mensch war. Eine Fragestellung, die im Mittelalter nicht in dieser Weise entwickelt war. Und dann kommt als zweites hinzu der Ruhmesgedanke, der ja schon von Burckhardt, nicht wahr, als eines der zentralen Motive der neuen Renaissance-Gesinnung gekennzeichnet worden ist. Der Ruhm, ich hatte das ja in anderem Zusammenhang auch zitiert, nicht wahr, wird gewährleistet durch den Schriftsteller, der eben von dem berühmten, dem zu rühmenden Manne spricht. Aus diesen zwei Wurzeln, einerseits an dem neu erwachten Interesse am Individuellen, am Menschlichen und andererseits an dem Bedürfnis, den Namen zu verewigen, ihm zum Nachruhm zu verhelfen, entsteht die gesamte humanistische biografische Literatur, die also schon im Quattrocento blüht, dann im 16. Jahrhundert, im Cinquecento sich fortsetzt. Im Quattrocento sind ja von Vespasiano da Bisticci diese Sammelbiografien die berühmteste, aber es gibt auch andere, ich habe auch andere zitiert. Wo hat Zilsl in einer frühen Arbeit einmal die Statistik gemacht, und Sie werden das sicher kennen, Herr Goldkonner, und hat also nachgezählt, wer denn da nun gefeiert wird. Wenn wir heute, vor allem in Deutschland, wo man ja den italienischen Humanismus nicht so nicht kennt, wie Sie ihn hier kennen als Italiener, von Renaissance spricht, dann fällt einem ein Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, also die großen bildenden Künstler. Diese nehmen in diesen Sammelbiografien einen ganz geringen Anteil ein, was vorwiegt, sind eben die Humanisten. Damit haben Sie schon, glaube ich, einen Teil Ihrer Frage beantwortet. Den Humanisten hat die eigene Zeit eine viel größere Bedeutung zugemessen als die Nachwelt, die heute, wenn sie Renaissance hört, assoziiert die großen bildenden Künste, nicht wahr, die ja eben das sind, was man nach wie vor, Gott sei Dank, noch erhalten hat und mit Händen greifen kann. Und dann war eben auch für diese Mindereinschätzung der bildenden Kunst die allgemeine Wertschätzung der Kunst war geringer, als wir uns das vorstellen können. Wenn ich es vom Wissenschaftssystem aussehe, nicht wahr, die Künste gehören zu den Artes Mechanicae. Die Künste waren keine Artes Liberales. Und die Eltern von Michelangelo waren noch ganz entsetzt, als ihr Sohn ein so proletarisches Handwerk wie Bildhauerkunst antreten wollte. 30 Jahre später, oder 40, ja nicht mal, ist die berühmte Anekdote, die ja im Bild verewigt worden ist, dass Kaiser Karl V., in dessen Reich bekanntlich die Sonne nicht unterging, im Atelier Tizians dem Meister den Pinsel aufhängt. Das ist der Unterschied in der öffentlichen Wertschätzung der bildenden Künste in der Wende vom Quattrocento zum Cinquecento. Also ein ganz, sind zwei Beispiele dafür. Die Artes, die Malerei vor allem hat ja verzweifelt darum gekämpft, nicht mehr als Ars Mechanica angesehen zu werden. Da war sie nämlich dem Zunftzwang unterworfen und musste also Gebühren bezahlen. Es sind eine Reihe Prozesse geführt worden, vor allem in Spanien. Curtius hat das Material veröffentlicht, wo in den Verteidigungsreden, warum die Malerei also eine Kunst ist, ebenbürtig den Artes Liberales, alle Argumente, die für die Kunst sprechen, angeführt werden. Dies nur in Parenthesi. Also das Wesentliche ist, dass die Renaissance ein bis dahin nicht gekanntes Aufblühen der biografischen Literatur herbeiführt, heraufführt aus den zwei genannten Gründen, so scheint es mir wenigstens, und dass in dieser biografischen Literatur den Humanisten ein ganz wichtiger Platz eingeräumt wird, wichtiger als den bildenden Künstler, die ja absolut genommen, wenn wir an solche Giganten wie Raphael und Michelangelo, Leonardo da Vinci denken, im Bewusstsein der Menschheit nachher einen viel höheren Rang einnehmen als irgendein vorderer Humanist, nicht wahr? Und das sind wohl die beiden Fragen, die Sie gestellt haben. Und dieser Aufsatz von Zilsl, nee, das ist in der Arbeit zum Geniebegriff von Zilsl, das. Wie bitte? Zilsl hat ein Buch über die Entstehung des Geniebegriffs geschrieben. Ja, wann? In 30er Jahren so etwas. Er musste dann aus Deutschland ja emigrieren. Hat dann Zilsl, Z-I-L-S-E-L. Da ist diese Statistik enthalten. Ich kann den genauen Titel, habe ich jetzt nicht hier. Es gibt eine Arbeit über die Idee des Genie, oder was ist das? Das ist eigentlich die Vorgänge des Geniebegriffs im deutschen Raum. Das ist allerdings von den Franzosen geschrieben. Ja, da werden Sie, der wird den Zinsel sicher zitieren, denn das ist sicher die jüngere Arbeit von dem Grafer, die ich also nur aus der Bibliografie kenne und nicht gelesen habe. Qualche domanda ancora? Eine sehr primitive Frage. Der Humanismus verfolgt eine antischolastische Tendenz. Das kann man ruhig sagen. Man löst sich in Italien viel schneller davon als in Deutschland, wo es, das werde ich bei der Bemerkung zur Geschichtsschreibung zeigen, viel schwieriger gelingt, sich davon zu lösen. Aber sicherlich kennzeichnend ist ein gewisser, oder sogar ein sehr oft ausgeprägter Anti-Aristotelismus und ein starker, übertrieben ausgedrückt, Platonismus. Steht nun der Anti-Aristotelismus primär und wendet man sich dann gegen die Scholastik vor allem, oder ist es umgekehrt? Ja, gerade in dem Verhältnis der Humanisten zum Aristotelismus haben die Forschungen der letzten Jahre, hier muss man wieder Cristella nennen und andere italienische Gelehrte, gezeigt, dass der Gegensatz zwischen Platonikern und Aristotelikern, wie ihn Garin etwa in seinen frühen Schriften gesehen hat, gar nicht so schroff ist, in Wirklichkeit gewesen ist. Sondern dass die Humanisten, abgesehen jetzt von ihrer Bemühung um Texte, um aristotelische Texte, die also möglichst in reiner Form wiederzugehen, auch sonst dem Aristoteles gar nicht so negativ gegenübergestanden haben. Zumal in Cinquecento, in Florenz des Cinquecento, ist also eine sehr starke aristotelische Strömung, die durchaus d'accord mit dem Humanismus geht, wenn ich etwa an Varchi denke und ähnliche Vulgärhumanisten. Die Polemik der Humanisten in der Frühzeit, im Trecento, Quattrocento, richtet sich ja vor allem gegen den entarteten Aristotelismus in der Spätscholastik und gegen auch den Nominalismus, nicht wahr? Ja. Obwohl ja vom Nominalismus sich gewisse Verbindungen zum humanistischen Individualitätsbegriff zum Beispiel zeigen lassen. Aber den reinen Aristoteles Petrarca sagt allerdings noch, wenn ich die aristotelische Ethik gelesen habe, bin ich dadurch kein besserer Mensch geworden, nicht wahr? Aber das werden die Humanisten des Quattrocento schon in Florenz nicht mehr sagen, die gesamte, wir werden es ja aus einem berufenen Mund von Herrn Goldbrunner hören, nicht wahr, wie die Humanisten zu der Pseudo-Ökonomik des Aristoteles, aber überhaupt zur aristotelischen Ethik standen, nicht wahr? Die aristotelische Affektenlehre und all das wird vom Humanismus schon übernommen im Quattrocento, sodass man also gar nicht mehr von einem Anti-Aristotelismus im Quattrocento sprechen kann. Und selbst so eine Schule wie Padova, es sind eben nachgewiesen worden, gerade in der neuesten Forschung der letzten 10, 15 Jahre, wie stark die Verbindungen zwischen dem padovanischen Aristotelismus und den Humanisten gewesen sind. Allora abbiamo toccato. Io vorrei una domanda ben precisa del professor Buch, cioè il rapporto tra l'umanesimo o anche meglio tra rinascimento e astrologia. Cioè, mentre gli umanisti riportano alla luce tutta una serie di opere della letteratura, opere astronomiche e astrologiche della letteratura latina, greca, non soltanto latina e greca, ma anche altra. E portano alla luce anche delle fonti un po' torbide che inquinano poi gran parte dell'umanesimo del Rinascimento italiano. Sono delle pagine molto belle di Burckhardt a questo proposito. E Burckhardt ricorda che presso la maggior parte delle corti italiane, non soltanto italiane ma anche austriache e tedesche, vi erano gli astronomi di corte lautamente stipendiati, basta pensare a Ezzelino da Romano in Italia. E lo stesso Leone X, grande papa umanista, sempre non provocasse nessun concistoro, senza prima consultare gli astrologi presso la corte papale. Ora, la domanda che vorrei porre è quella riguardante il superamento di queste credenze astrologiche. E sembra che fin durante tutto il Rinascimento questa credenza astrologica venga superata soltanto su un piano etico, morale, come dice Cassira, e non su un piano scientifico. Cioè, Cassira porta un esempio di piccola miracola, della dignità dell'uomo. Proprio riferendosi alla dignità dell'uomo, sembra che piccola miracola riesce a superare queste credenze astrologiche. Per arrivare poi a un superamento scientifico di questo problema, bisognerà poi aspettare il livello delle idee in Italia. Sei d'accordo con questa tesi? Sì, e sono d'accordo. Ci vorrebbe un'altra conferenza su questo problema. È un fatto il fiorire o il rifiorire dell'astrologia, dell'astronomia durante il Rinascimento, ma l'atteggiamento degli umanisti è diverso. Per esempio, Pico, che ha citato lei, è proprio contro. Invece Ficino, suo caro amico e collega dell'Accademia Platonica di Firenze, è pro. Pomponazzi o è Pontano. Ci sono tanti umanisti che certo favoriscono questo fiorire dell'astrologia, poi le corti, come ha detto, e il superamento scientifico, anche per esempio il Cardano, con cui mi sono occupato un poco, crede ancora all'astrologia, crede alla magia, eccetera. Almeno alla magia bianca, se non alla nera, ma il superamento scientifico avviene con Galileo e col 600 poi. Sono completamente d'accordo con lei e con Cassira. Anche voi, cioè, però mi sembra che, cioè, ufficialmente Pico è contro, no? Però non siamo a livelli di Ficino, però mi sembra sempre il campo della magia bianca, no? O perlomeno motivi ermetici, eccetera. Però mi sembra così, prendo una presa di posizione ufficiale, però non credo che si possa dire che sia, anche Pico della Miranda, che sia totalmente contro, almeno a fa certe concessioni, appunto, concessioni, sì. Sì, sì, sì, tutte queste cose. Mm-hmm. Dunque si può dire che predomina l'astrologia durante tutto il Rinascimento. C'è stato anche un convegno su questo problema, gli atti sono stati pubblicati, l'ha organizzato Castelli, nome conosciuto. Sì, sì, sì. È stato in Svizzera alcuni anni fa questo congresso sull'umanesimo e l'astrologia. Ci sono altri problemi? Io direi che allora ringraziamo il professor Bucche come prima mattinata, anche perché molti hanno viaggiato, eccetera. Siamo, diciamo così, più condiscendenti e fermiamo la nostra seduta qui. Io mi permetto a nome di tutti voi di ringraziare il professor Bucche non solo per la conferenza che ci ha dato, ma anche per gli importanti chiarimenti che sono venuti dopo. Io non, parlando in italiano, non sottolineerò tanto l'importanza di quello che ci ha detto relativamente all'Italia e alle cose dette in italiano, quanto soprattutto ad alcuni problemi che sono stati toccati in tedesco relativamente ai problemi delle biografie umanistiche e dall'importanza della biografia umanistica rispetto a quella medievale e a quella rinascimentale. Un problema su cui io avrei, mi permetto di dire, avrei voluto che qualcun altro fosse intervenuto, mentre è stata un po' lasciata cadere, ma che è qui uno dei problemi fondamentali. L'umanesimo è stato uno dei tornanti della cultura europea proprio, e vorrei dire essenzialmente, sul problema della biografia. La biografia medievale fatta di topos, è vero, il vescovo è tutto in un modo, il santo è in un altro, il martire in un altro, il dotto in un altro, è vero, questo topos tende con la biografia umanistica a dissolversi, e giustamente il professor Buch ci ricordava la ricchezza e le varietà delle biografie di Vespasiano, da Bisticci, questa ricerca della caratterizzazione individuale, questo emergere dell'elemento individuale rispetto alla generalizzazione e alla, diciamo pure, genericità delle biografie medievali. Questo era un punto su cui forse la vostra attenzione poteva... Was natürlich darauf bin ich Ihnen sehr, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, was natürlich vollständig korrespondiert mit dem Nominalismus. Ja, certo. Was die Humanisten aber eben nicht zugaben. Nicht zugaben, aber doch ja. Allora, sentite, ora ci fermiamo e cominciamo, poiché oggi è anche la prima volta per quello che riguarda gli aspetti organizzativi, non diciamo gastronomici, ma indubbiamente legati a problemi di gastronomia. Grazie.